Was ist dein Lieblingsgericht? Mein Lieblingsgericht ist Biryani. Welche Zutaten braucht man dafür? Man braucht Hühnchen, Tomaten, Zwiebeln, viele verschiedene Gewürze, zum Beispiel Chili oder so. Und man braucht auch noch Minze und Koriander und Reis. Gibt es eine besondere Geschichte zu diesem Gericht? Ja, also es gibt sehr viele Geschichten zu diesem Gericht. Und zwar, das Gericht ist einfach sehr berühmt. Es kommt in jeden Geburtstagspartys, Hochzeiten immer vor. Und es zeigt einfach, dass man Respekt gegen die anderen hat und so weiter. Wann isst du dieses Gericht meistens? Also ich esse dieses Gericht am meisten, wenn ich mit Familie bin oder wenn Besuch zu uns kommt. Wer hat dir das Kochen beigebracht? Meine Mutter. Gibt es besondere Gewürze oder Zutaten, die typisch für dein Heimatland sind? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall mehr die schärferen Gewürze wie Chili-Pulver oder auch Kurkuma ist bei uns sehr bekannt. Welche Bedeutung hat Essen in deiner Kultur? Bei uns hat Essen eine Bedeutung, das ist wie quasi so, dass es wichtig ist gegeneinander. Zum Beispiel, wenn wir Gäste oder so haben, dann geben wir ihnen Essen zuerst. Also es ist einfach sehr, wie man zeigt Respekt gegeneinander und so. Gibt es traditionelle Gerichte, die in deiner Familie oft gekocht werden? Ja, zum Beispiel wie Biryani, nachher haben wir Keema, Kabliplau. Also es gibt sehr verschiedene Sachen, die wir sehr gerne essen und sehr gerne kochen. Wie hast du Kochen gelernt? Durch meine Mutter. Warum hast du dieses Rezept ausgewählt? Weil ich finde, jeder sollte mal Biryani probiert haben, weil es schmeckt einfach gut und es ist nur mit Reis und Hühnchen, sodass jeder wie essen kann.